fighting for the annihilation of families on foreign soil. Not by our mouths will we let fear silence us. Not by our hearts will we allow whole peoples or countries to be deemed evil. Not by our will and not in our name. We pledge resistance. We pledge alliance with those who have undergone attack for voicing opposition to the war or for their religion or ethnicity. We pledge to make common cause with the people of the world to bring about justice, freedom, and peace. Another world is possible, and we pledge to make it real. Real, real, real. Make it real. Some might call this a good record. I call it a good start. Not in our name. Gib mir zwei Plattenspieler und ich kreiere dir ein Universum, sagt DJ Spooky, that subliminal kid, alias Paul D. Miller. Mit seinem Album Celestial Mechanics feiert das amerikanische Label Thirsty Ear die 30. Veröffentlichung auf dem Sublabel Blue Series. DJ Spooky durfte Hand an die gesammelten Aufnahmen legen und auf dieser CD, um die es heute ausführlich gehen soll, remixt er zunächst einzelne Stücke. Auf CD 2 des Sets kreiert er dann einen durchgehenden Stundenmix voll disparater Bruchstücke. Für Not In Our Name verwendet er unter anderem Aufnahmen aus den Sorcerer Sessions, Matthew Shipp's New Bob und Aufnahmen von Saul Williams. Lange Jahre war Thirsty Ear Records die Anlaufstelle für exquisite Störfälle der Musik. Hier veröffentlichte etwa Fetus. Das Label nahm Platten der einstürzenden Neubauten oder der Birthday Party in seinen Vertrieb für die USA. Entsprechend breit war das Repertoire von Mark Ormond über Adrian Belew bis zu Kaspar Brötzmann. Dann hatte Labelchef Peter Gordon im Jahr 2000 die segensreiche Idee, ein Sublabel zu gründen, das nicht einer bestimmten Stilrichtung folgen sollte, sondern das all das reflektiert, was der Pianist Matthew Shipp initiiert oder selbst produziert. Etwa das Projekt Spring Heel Jack, hier Amassed, ein Stück, das DJ Spooky ebenfalls bearbeitet hat. We'll be right back. Im Zentrum dieses Projektes stehen John Coxon und Ashley Wales, zwei Elektroniker, die eine Reihe von Musikern aus der Improvisationsszene zur Zusammenarbeit eingeladen haben. Darunter Han Benning, John Edwards, Evan Parker, Paul Rutherford, Kenny Wheeler und Matthew Shipp. Aus den Improvisationen werden Passagen isoliert neu zusammengestellt. Auch bei diesem zunächst nach einigen Vorgaben von Coxon und Wales frei improvisierenden Kollektiv bekommt also die Musik ihre letztendliche Gestalt erst nach der Festplattenbearbeitung. Ein klarer Verstoß gegen das Reinheitsgebot des Free Jazz, der auf Platte den Moment der Improvisation ungeschnitten, also real, bewahren möchte. Dabei verlangt das Medium Schallplatte oder CD ganz andere Produktionstechniken, um als eigenständiges Werk bestehen zu können. Ein Album kann mehr sein als nur eine reine Plattform für Dokumentationen von Live-Erlebnissen. Gerade die freie Improvisationsszene, und vielleicht eigentlich nur noch sie, ist geprägt von einer arthritischen Lähmung durch dieses alte Konzept der Bewahrung angeblich authentischer Momente. Das Realitätskonzept hängt uns als alleinselig machendes Visionspapier nach, wie die Überreste rotchinesischer Wandzeitungen. Spring Heel Jack und hier Spookys Bearbeitung. Thank you. Ein schönes Beispiel für DJ Spookys Verfahren der Dekonstruktion. Die Zerlegung vorgegebenen Materials und ihre neue Zusammensetzung zu einem eigenständigen Werk. Das Beharren auf Autorenschaft und Reinheitsgebot hat sich lange genug als Hemmschuh für die Entwicklung des Denkens erwiesen. Ein Remix bedeutet nicht die Verschleierung der Autorenschaft, nicht ihre Aufgabe, sondern ihre Relativierung. Die Idee von der letztendlich gültigen Gestalt wird dispensiert. Selbst jene prozesshafte Musik freier Improvisation bekam über die Veröffentlichung auf Schallplatte ja eine feste, eindeutige Form. In Projekten wie Spring Heel Jack, in der Arbeit von DJ Spooky, aber wird genau dies in Frage gestellt. Es geht weiter. Die letzte Form ist nur der Ausgangspunkt für eine weitere Form, eine andere Sicht der Dinge, einen neuen ästhetischen Ansatz zu finden. DJ Spooky hat es fast exemplarisch am Beispiel seiner Arbeit mit dem Pianisten Matthew Shipp gezeigt. Er nahm dessen Aufnahmen, bearbeitete sie mit Shipp und veröffentlichte sie auf dem Album Optometry. Danach gab er diese bereits dekonstruierten Stücke verschiedenen DJs zur Weiterverarbeitung und fasste das Ganze dann auf Dubtometry zusammen. Teile davon fanden wiederum Eingang in das Celestial Mechanics Album. About to crash into the car park next to yours, like your mind. Sorry if you shit your drawers. Now isn't that a laugh? Same shit happens when they tell them live with the microphone. You better check for yours. Suffering succotash. Suckers are suffering from long-lasting lacerations from their last clash. When it's tightened for a tidal wave, way bye bye. Two times to your title, cause I think too fast. So I flow while you ebb. I stick and move while you get stuck and stuck. I fuck shit up while you be like shit. Fuck, I make my own luck while you get down on it. But I never let you get down on it. Cause doggone it, the guy on it. I know you want it, but you chose to play the role of the opponent. So by the time you figure out what's happening, it'll be what happened. It'll be fucked up, won't it? Cats don't even know. Did he come off? Did he rip shot? Don't ask me, son. Check the flow. What is it, jazz? Is it hip hop? I hit the stage like peace, y'all. And kick a page just so they can see. What's going on? You still fronting in the front money? You better give it up and set it free. Tester was the first tester of my test machine. I'm the Air Force officer. And I defuse. I defuse the Russian moon. I refuse the Russian president. He was too fat. Drinking too much vodka. When I see you say one time that you lend them my present, was another chance to enter my view. Touch. We're going to do now something that has nothing to do with the range to be United Nations, you're going around correcting the wrong that others may do. When you are wrong, who can correct you? Der Kritiker Paolo Bianchi sprach im Zusammenhang mit der Entwicklung der Gegenwartskunst von einer Ästhetik des Widerspruchs. Gemeint war damit die Situation einer generellen inneren Widersprüchlichkeit der Kunstszene. Tatsächlich lässt sich das, was man früher mit dem Begriff Avantgarde belegt hatte, nicht mehr stilistisch eingrenzen, geschweige denn definieren. Wobei das Beispiel der Zusammenarbeit von DJ Spooky mit Musikern aus der Improvisationsszene zeigt, dass diese scheinbaren Widersprüchlichkeiten einander nicht ausschließen. Gegenwartskunst und Gegenwartsmusik, und das schließt viele Formen der populären Musik mit ein, bilden ein Geflecht zahlloser Individualstile, die sich in immer neuen Kontexten miteinander kurzschließen und vermengen können. Thank you. DJ Spooky's Theory Remix mit Material aus Matthew Shipp's Album Equilibrium. Und hier nun das Ausgangsmaterial. Thank you. Matthew Shipp, Nebula Theory aus dem Album Equilibrium. DJ Spooky nutzt oft den Beat als eine Art Klammer, ein Rahmen, in dem sich die verschiedensten Stilpartikel zusammenfassen lassen. Von allen DJs und Sampling-Künstlern ist er derjenige, der am intelligentesten die Brücke zwischen Klangexperiment und Clubbeats schlagen kann. Er führt uns zunächst über Anspielungen, Zitate, Anverwandlungen quer durch die Stile des modernen Jazz, von Coltrane über den Free Jazz bis zu den repetitiven Klängen des Minimalisten Steve Reich. Dabei sind die Übergänge fließend und die Frage, was tatsächlich gespielt, was Zitat oder Klangfragment aus dem Speicher des Computers ist, bleibt unerheblich. Jedenfalls solange alle Elemente so perfekt ineinandergreifen, solange die Musik eine solch logische und klar strukturierte Form besitzt und dabei ein solch vitales Flair ausstrahlt und so virtuos den Wechsel der Klangräume inszeniert. Hatte der Saxophonist John Zorn seine Pastiche-Werke Godard oder Spillane noch mit dem Flor der gespielten Echtheit sämtlicher Stilfragmente umgeben? Reagieren Vinyl- und Sampling-Künstler wie DJ Spooky, wenn er etwa mit dem Pianisten Matthew Shipp zusammenarbeitet, mit der zunehmenden Ununterscheidbarkeit zwischen real und gespeichert, gespielt und reproduziert? Das heißt, aus dieser Differenz heraus entstehen gerade die Spannungen der Stücke. Diese Problematik von real und simuliert erscheint mithin als reines Scheingefecht, denn DJ Spooky greift in seinen Remixes wieder die Idee des Prozesshaften auf, den die frei improvisierte Musik immer propagierte. Nur dass eben die Oberfläche, der Anschein der Musik ein völlig anderer ist und dass sich zusammen mit dem Begriff des Originals auch die Ideologie des unschuldigen, unreflektierten Selbstausdrucks aus dem Staub gemacht hat. An dieser Stelle tritt jetzt jene postmoderne Ironie, die sich hinter der Koexistenz des Disparaten, der Ästhetik des Widerspruchs verbirgt. So gesehen konnte dem Jazz nichts Besseres passieren, als jene Strategie der Montage von Fragmenten für sich zu assimilieren, die in der avancierten Popmusik mittlerweile zur Selbstverständlichkeit gehören. Der Schnitt wird als solcher offen hörbar gemacht, der Klang ist fragmentierbar und beliebig rekombinierbar. Thank you. jazz lexicon, was something that really influenced me a lot. The whole idea of cosmic music. To me, Magic City, the station coming to Earth and establishing this kind of futuristic metropolis, and that is kind of the space that I try to inhabit when I play or compose. Ein Mix mit Material von Spring Heel Jack, Craig Taborn und Valink. DJ Spooky begnügt sich bei seinen Remixes nicht allein mit dem vorhandenen Material des Labels Thirsty Ear Records. Natürlich reichert er diese Klang- und Musikfragmente mit anderen Samples an, die einen eher historischen Charakter haben. Die Rückgriffe auf Materialien älteren Datums stellt die Arbeit von Spooky in einen imaginären Ort der Geschichte. Das bedeutet, er nutzt historische Klänge, um Verbindungen zwischen der Gegenwartsmusik und dem Vergangenen herzustellen oder zumindest einen solchen Zusammenhang anzudeuten. Technologischer Fortschritt und Archivardenken kommen hier zusammen. Die Kontextbezüge allerdings muss der Hörer selbst herstellen. Es ist undidaktische Musik. Ein gewisser Kontextverlust tritt ein, historische Fragmente sind aus ihrem alten Zusammenhang gelöst, aber zugleich erfolgt die Umdeutung. Waren sie Teil eines Musikflusses, Teil einer Improvisation, so erhalten sie hier einen Zeichencharakter, sie werden zu Repräsentationen. Für eine Geschichte der afroamerikanischen Musik, für den Freiheitsbegriff des Free Jazz, für das Recht, sich seine eigene Geschichte selbst zu schreiben. like a scientist. DJ Spooky's Remix von Maldoror's Gambit. Die Blue Series des Labels Thirsty Ear Records könnte mit der konsequenten Stilvielfalt, wie sie bisher gepflegt wurde, zu einem der prägenden Labels des Jazz werden. Gerade in der intelligenten Kombination von elektronischer Klangmanipulation, Clubbeats, Rap und freier Improvisation wird das Label synonym für das genreübergreifende Experiment. Ein Experiment, das eben auch darin besteht, als Improvisator das Material zur neu formenden Nachbehandlung durch DJs aus den Händen zu geben. Die Blue Series zeigt, dass es im aktuellen Jazz auch um den raschen Wechsel der Identitäten geht, um ein Spiel der Masken. Das künstlerische Subjekt definiert sich jetzt über die Vielfalt der es umgebenden sozialen und künstlerischen Welt. Shaking. head monkeys like it for you. Don't take a bath, just shake it. Sex ride so seen in such direction. Jojo Baker, Duke and Victrola, Holder Mumbo, Noir Noir Virus, Stylist bumping in on the mountain range, rowing in circles, black as a oil and oceans of Johnson, boxing in Omar. Disco with a hot tub. Let the ragtime play, British Museum is cabaret, just a channel away, handle the day, shake. Es waren weitere Verarbeitungen von Stücken aus dem Archiv der Blues Series. Verfremdet, zurechtgerückt, entlarvt, entstellt und aufgereiht von DJ Spooky. Und damit sind wir auch am Ende von Remix 1. Einen Blick auf das Album Celestial Mechanics von DJ Spooky, That Subliminal Kid, alias Paul D. Miller. Unter Mikrofon verabschiedet sich Harry Lachner.